willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gag-Reflex-Podcasts mit Lars-Erik Pausen und Andreas Lingi. Ich freue mich richtig, dass wir beide hier wieder zusammengekommen sind. Endlich sind die beiden wieder vereint, um eure Probleme zu beantworten. Das machen wir hier in diesem kleinen, feinen Podcast. Ihr könnt eure Fragen schicken, egal aus welchem Sujet, denn wir wissen über alle Themen Bescheid. An gagreflexpodcast@gmail.com, dann landen die Fragen im besten Fall hier in diesem entzückenden Podcast. Je verzweifelter und kaputter ihr seid, desto gerne haben wir euch. Desto lieber haben wir euch. Denn dieser Podcast ist was für die ganz Kaputten in unserer Gesellschaft. Und mit einem dieser kaputten Menschen beginnt Andreas Lingsch nun mit der ersten Frage. Der Podcast ist von Kaputten für Kaputt. Von Kaputten für Kaputte. Asozialitätsskala 1 bis 5. Sag mir einen Wert, den du haben möchtest. Dann passe ich die Frage an. 4. Die erste. Eine 4? Ich will rein mit einer 4 Hui. Und raus mit einer 5. Okay, rein mit einer... Okay, dann muss ich die 5 nochmal kurz nach hinten packen. Okay, 4. Hallo, liebes Team vom Gagreflex. Ich bin großer Fan von Anime und Manga, wobei ich die Sachen auch relativ leidenschaftlich konsumiere. Vor kurzem habe ich einen Anime gesehen, in dem mir ein weiblicher Charakter sehr gefallen hat. Ich fand ihn sogar relativ heiß und bin so weit gegangen, dass ich im Internet nach Bildern gesucht habe. Und den Rest könnt ihr euch ja denken. Zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass es sich bei dem Charakter um eine sogenannte Trap handelt. Sie sieht zwar aus wie eine weibliche Figur und verhält sich auch so, ist allerdings männlich. Sprich, sie besitzt auch einen Penis. Nachdem ich jetzt schon Hand angelegt habe, in der Annahme, dass es sich um eine weibliche Figur handelt, es jedoch eine männliche war, bin ich mir jetzt unsicher, ob ich schwul bin. Und selbst jetzt, wo ich weiß, dass es sich um eine männliche Figur handelt, fühle ich mich immer noch zu ihr hingezogen. Was ist eure Meinung dazu? Ich finde, du solltest weniger Angst davor haben, vielleicht schwul zu sein und dir eher Gedanken darüber machen, ob du vielleicht pädophil bist. Weil diese ganzen Anime und Charaktere, die sehen doch nun wirklich alle aus, als seien sie so 14 oder 13. Ja, vor allen Dingen, also ich meine, die sind ja alle gezeichnet. Hallo. Ist es so? Es sind keine... Sind die echt? Ich dachte, in Japan sehen die Menschen einfach so aus. Also es ist ja schon... also klar, es gibt ja auch diese Hentai-Szene, so diese ganzen Anime-Sex-Bilder und Videos mit extremen Sex-Fantasien. Aber der letzte Satz ist eigentlich nur der, der mich beunruhigt. Ich finde, bis zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ich dachte, es wäre eine Frau... und bin in dieser Annahme folgerichtig zum Onanieren übergegangen. das ist kein Problem. Aber jetzt, nachdem du weißt, dass es ein Mann ist, trotzdem dich noch hingezogen zu fühlen, das, finde ich, ist mehr als beängstigend. Nö, ich finde das eigentlich völlig natürlich. Das ist doch im Prinzip abgelegt von jeglichen gesellschaftlichen Konventionen, mal abgelegt, ey, ich darf nicht Jungs hübsch finden und geil finden. Jetzt merkst du bist im Tiefe deines Herzens, bist du wahrscheinlich bisexuell, weil es dir gar nicht so wichtig ist, welches Geschlecht dieser Mensch hat. Also ist es doch nicht beängstigend? Oder findest du das beängstigend, wenn jemand seine homosexuelle Seite entdeckt, Andreas Lingsch? Ja, natürlich. Und das weißt du natürlich auch. Deswegen war die Frage mehr rhetorisch. Ja. Aber wir haben schon ein paar Podcasts zusammen gemacht. Ne? Ja. Aber, also, du verliebst dich in eine Frau und findest dann raus, sie ist ein Mann. Dann hast du ja trotzdem so diese Gefühle, die sich zunächst aufgebaut haben oder diese Anziehung, die kannst du ja dann, da kannst du ja nicht einfach den Schalter dann umlegen. Das kann ich schon verstehen. Ja, lass es zu. Lass es nicht. Frag den Anime-Charakter doch einfach mal, ob er mit dir essen gehen will. Oh, das habe ich neulich gesehen. Gemacht. In so einem, es gibt ja auch in Japan, jetzt weiß ich wieder nicht, wie die heißen, aber wo habe ich denn das gesehen? Bei irgendeinem Galileo, weiß ich nicht, 10 verrückte Dinge in Asien oder so eine Ranking-Sache, dass du wirklich wie so ein Tamagotchi auch so eine Freundin haben kannst aus dem Anime-Universum, die dann mit dir spricht, mit der du auch Dates dann haben kannst. Mit so einem Hologramm dann auch oder ist das nur so über WhatsApp oder was? Nur über so ein, wie so eine Art Nintendo DS-Ding, so ein Device. Mhm. Und das ist dann, also es ist schon kein Hologramm jetzt in echt, sondern ja, die fragt dann auch so, und wie geht's dir? Mhm. Wollen wir mal in den Park gehen und so weiter. Und dann geht man halt mit der raus und so weiter. Und führt im Prinzip sein ganzes Beziehungsleben damit. Da muss ich sagen, ist natürlich das Masturbieren online noch eher harmlos. Ne? Da gibt es auf jeden Fall noch einen Weg zurück in die Gesellschaft. Ja, aber kannst du das in irgendeiner Weise nachvollziehen, dass man Hentai oder Anime geil findet oder auch Manga-Zeichnungen, dass man das in irgendeiner Weise erotisch findet? Weil ich nämlich, um das vorwegzugreifen, überhaupt nicht. Also wenn man bei Pornoseiten über entsprechende Videos stößt, also bin ich immer nur angewidert. Am meisten hasse ich es und das nehme ich auch wirklich den Machern übel, wenn sie so Simpsons oder Family Guy Pornos oder sowas dann da hochladen, weil dann siehst du da irgendwie Peter Griffin mit einem irrigierten Glied in der Hand, das irgendwie bei Stewie so reinpimpert und dann denke ich mir immer, ihr seid doch krank und widerlich und macht mein ganzes Leben kaputt. Und Homer treibt's mit Lisa und so. Ich finde bei diesem ganzen Anime-Hentai-Ding, das ist ja nicht nur sexuell, sondern da sind ja auch sehr viel Grenzen zur Pädophilie, die da einfach. Ja. Das sind ja oft so diese kleinen jungen Mädchen irgendwie mit ganz kurzen Röcken und ups, man sieht die Schamlippen oder so. Weiß ich nicht, meinst du, das liegt daran, wenn so in asiatischen Pornos wird ja oft so Sachen, werden Sachen gepixelt, ne? Ja. Also Genitalien. Ja. Ist das in diesen Anime-Zeichnungen auch so? Oder Hentais? Weiß ich gar nicht. Dass sie vielleicht nur gezeichnete Geschlechtsteile sehen, bis sie, sage ich mal, 35 sind und das erste Mal in den Westen fliegen? Kann das sein? Das kann sein, ja. Oder haben die wirklich gepixelte Geschlechtsteile? Das wäre der nächste Schritt. Ich weiß, das kannst du dir nicht sagen. Aber was du ansprichst, finde ich auch, mit dieser Pädophilie, wie ist es denn, wenn jetzt mein Rechner konfisziert wird von der Polizei und der wäre voller Pornos mit Lisa Simpsons Simpson oder mit wen gibt's noch, mit Stewie Griffin, also mit lauter Kindern, die eben Sex haben, aber die sind alle nur gezeichnet. Ist es? Ich glaube, dass man dann. Ich glaube, es geht. Ich glaube, man kriegt dann so eine gezeichnete Fußfessel oder so. Ich glaube, die Strafen werden dann einfach angepasst. Man kommt so in gezeichneten Knast. Und ich glaube. So ein buntes Anwaltschreiben auch. In Comicform, was du machen musst als nächstes, vor Gericht gehen und so, alles in Comicform. Nein, ich glaube, das ist legal. Du kannst dir durchaus Lisa Simpson Maggie Simpsons Pornos anschauen, ey. Alter, aber das ist doch wirklich eine gute Frage. Ihr erstes Wort ist irgendwie fick mich. Oh, das können wir Christian Solmecke nächste Woche bei NDA, unserer Late-Night-Show. Wir haben ja nebenbei auch noch so als Hobby quasi eine Late-Night-Show hier bei Rocket Beans TV, dem Internetsender, den ihr auch mal auschecken solltet. Habt ihr sicherlich noch nichts von gehört. Kleiner Geheimtipp von mir. Und da ist nächste Woche Christian Solmecke, der Rechtsanwalt, da. Und den könnte man wirklich fragen, ob es illegal ist, sich gezeichnete Kinderpornos anzuschauen. Ich glaube, weil, also jetzt, das ist ja nochmal eine Trennlinie, das sind ja fiktive Charaktere, Maggie und Lisa. Was ist aber, also wenn ich jetzt zum Beispiel von deiner Tochter ein gezeichnetes Nacktbild zu Hause hätte, wäre das mit Sicherheit strafbar. Ich weiß, dass deine Zeichenskills vielleicht höchstens irgendwie ein Strichmännchen oder so zulassen und von einem Strichmännchen das Alter zu bestimmen, ist dann wahrscheinlich auch recht schwierig. Nein, ich glaube. Aber ein Loch kann ich schon noch dran machen. Nein, ich glaube, gezeichnet kann. Also stell dir mal die Gerichtsverhandlung vor. Ja, was schätzen Sie denn? Ist das eine minderjährige Zeichnung oder würden Sie vielleicht sagen, die ist schon 19? Naja, das ist doch wohl eindeutig. Sehen Sie nicht hier diese Hüfte, wie die geschwungen gezeichnet wird? Das ist doch eindeutig noch 14. Also, das kann ich mir vorstellen. Vor allem ist das dann so eine Zeichen-Inception mit der Gerichtszeichnerin, die das dann ja 1:1 nochmal zeichnen muss, was gerade passiert im Saal. Und wie meint sie das? Interpretiert sie die Zeichnung, dann muss sie ja irgendeinen Stil finden. Ja. Und dann ist sie dann wiederum auch eine Copyright-Verletzerin, weil sie ja dann, ja gut. Aber noch zu diesem Mann-Frau-Ding, auch ein aktuelles interessantes Thema, und zwar gucken wir sicherlich alle zusammen Dschungelcamp. Nee. Gut. Dieses Jahr nicht, weil ich dachte, ey, ganz ehrlich, wenn eure heißeste Frau eine Transe ist, dann läuft irgendwas falsch, RTL. Genau darauf komme ich ja gerade zu sprechen, weil ich das anfangs nicht wusste. Also ich kannte natürlich alle Kandidaten nicht wirklich, bis auf vielleicht 2, 3. Und so kannte ich auch die Julia nicht. Nee, Juliana. Juliana, oder? Irgendwie so. Verfalle mit oder G irgendwie sowas? Auf jeden Verfallen? Fall. Ja. Keine Ahnung. Ja. So auf jeden Fall eine Frau, die aber eigentlich, also die früher mal ein Mann war, die sich aber hat umoperiert hat lassen. und jetzt eben eine wirklich sehr hübsche, muss man sagen, Frau geworden ist. Mhm. Und ich habe sie eben anfangs als Frau betrachtet, von Anfang an als reinrassige Frau sozusagen gesehen. Und habe mir so gedacht, ah ja, eine hübsche Person sozusagen, also ist ja auf jeden Fall die hübscheste im Camp. Und habe dann später quasi rausgefunden, dass es eigentlich mal ein Mann war. Und dann stehe ich quasi vor einer ähnlichen Situation wie unser Schreiber. Vielleicht habe ich ja doch diesen Brief geschrieben, weil ich dann auch dachte, ach, jetzt darf ich die nicht mehr so geil finden oder was. Also, geil finde ich die sowieso nicht, aber in gewisser Weise natürlich ansprechen oder zumindest, wie heißt es? Sexy, attraktiv. Attraktiv, das war das, was ich gesucht habe. Ja, und was hast du dann gemacht? Hast du da im Kopf gesagt, nein, das ist falsch? Ich habe ordentlich onaniert. Ordentlich onaniert, auch als du schon wusstest, dass es ein Mann ist. Ja, immer weiter. Oh Gott. Unentwegt. Das Problem ist, dass ich um die Uhrzeit sowieso immer onaniere. Und deswegen ist eigentlich ganz egal, ob da Männer oder Frauen in der Glotze kommen. Nein, ich finde das nicht so schlimm. Und sie ist ja auch. Obwohl, aber hat man beim Dschungel. Du kannst es zum Dschungelcamp, wenn du dann masturbierst und dann kommt auf einmal so ein Schnitt auf Ansgar Brinkmann oder so und man macht es dann trotzdem zu Ende irgendwie. Das ja, sicher, das macht mich richtig an, du. Schalke-Legende. Na gut, das kann dir aber im Porno auch immer passieren, dass du gerade schön am Onanieren bist und dann kommt ein Close-Up vom Schneidezahn des Typens. Ja, oder ja, genau, wenn man schneiden muss, weil er halt ewig nicht gekommen ist und dann braucht man so ein Schnittbild, ja. Ja. Genau. Genau, und deswegen finde ich das nicht so schlimm. Du kannst ruhig weiterhin auf diese Anime-Person onanieren. Wenn es eine attraktive Person ist, dann ist es eine attraktive Person. Ist doch egal, was da unten rumbaumelt. Oder eben nicht. Ja, ich würde sagen, zu deiner eigenen Sicherheit, bleib fern von diesem Typ. Das war ein einmaliges Ding, wie so ein Bangkok-Wochenend-Ding. Das ist da, das bleibt jetzt im Internet. Entferne dich davon. Aber ich finde die Frage wirklich interessant, ob man, wenn jetzt so eine wie diese Juliana, Julili, wenn du mit so einer datest und sie sagt dir das dann auch rechtzeitig und du gehst dann mit ihr ins Bett, also würdest du mit ihr dann schlafen, weil die hat wirklich eine komplett ausgebildete Vagina, also du kannst ganz normal Geschlechtsverkehr mit ihr haben und das ist wirklich eine super spannende Frage. Also natürlich, der erste Reflex ist nein. Ja. Aber jetzt stell dir vor, du bist abends unterwegs, verstehst dich mega gut, dann sprich doch ein. Und sie hat ja auch keine tiefe Stimme oder irgendwie noch männliche Merkmale. Eigentlich ist ja alles an dieser Person eine Frau. Es ist ja eine Frau. Aber sie denkt wie ein Mann. Nö, eben nicht. Weil sie von Anfang an. Wird das Gehirn auch ausgetauscht? Nein, aber das war ja von Anfang an sich eher als Frau zugehörig fühlend. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde auf Nummer sicher gehen, mir nur einblasen lassen. Ja. Alles andere wäre Quatsch. Ja. Aber für dein Zeichen, das fällt mir jetzt gerade ein, zeichne sie doch einfach ab und zeichne sie ohne Schwanz. Du kannst doch einen neuen Charakter erschaffen, der genauso aussieht wie sie. Ja, stimmt, immer abpausen. Ja. Oh, das habe ich früher als Kind immer gemacht, abpausen mit so Butterbrotpapier und dachte dann wirklich, ich sei ein guter Zeichner, weil ich halt einfach meine Zeichnungen dann so aussahen wie die Asterix-Comics oder so, die ich gelesen habe. Und mit abpausen kannst du wirklich der beste Zeichner, kann jeder Mann der beste Zeichner sein. Jetzt habe ich wieder Asterix und Obelix-Pornos. Oh ja, Kopf. Asterix vögelt Maggie Simpson. So, soll ich das nächste vorlesen? Und der kommt Idefix. Oder ist das schon der Level 5? Aber da steht schon wieder was mit Kondom. Ich will mal nichts mit Kondom. Hier, glauben. Das ist gut. Oh ja. Endlich wieder Religion. Ich bin Atheist. Das ist an sich kein Problem. Doch durchaus problematisch ist, dass meine Freundin sich zum christlichen Glauben bekennt und auch regelmäßig zur Kirche geht. Das habe ich auch gemacht. Früher ging ich auch zur Kirche, habe gebetet und so ein Scheiß. So bin ich aufgewachsen und war auch bis vor kurzem noch bekennender Christ. Doch als ich mich vor ein paar Monaten in die Evolutionstheorie und dann auch in die Religionskritik gelesen habe, erkannte ich, dass ich gar keine Religion brauche. Das hat sich zu einem schleichenden Prozess entwickelt, der mich schließlich zum Atheisten gemacht hat. Ich glaube nicht mehr, dass ein Gott existiert und die Bibel ist für mich auch nichts weiteres als menschenverachtende Scheiße, die von Sandleuten vor tausenden von Jahren niedergeschrieben worden ist. Rassismus. Nun könnt ihr euch sicher denken, wo die Problematik liegt. Meine Freundin ist noch immer bekennend christlich und möchte meine Einwände gar nicht hören. Sie kommt anscheinend nicht damit klar, dass wir nicht mehr eine Ideologie teilen. Glaubt ihr, dass so eine Beziehung weiter funktionieren kann? Und was sind eure Erfahrungen mit Religionen? Also da erstmal finde ich das mega spannend, dass er das gerade hinter sich hat, so dieses, dass er sich von sich aus geöffnet hat für irgendwie andere Theorien, in Anführungszeichen, für Evolutionstheorie, sich selbst neues Wissen angesammelt hat, was ja eigentlich so Stichwort kognitive Dissonanz, was man ja eigentlich als Mensch immer vermeidet, Informationen zu sammeln, die gegen die eigenen Überzeugungen sind, hast du gemacht und es hat sogar zu einem Meinungswechsel bei dir geführt. Das finde ich erstmal schon mutig. Jetzt musst du halt nur noch deine Sektenspinnerfreundin loswerden. Der darf doch sowieso nicht schlafen. Was will er denn mit ihr? Nein, bei ihm ist, ich weiß nicht, wie alt er ist, aber es wundert mich so ein bisschen, dass man, also offensichtlich ist er wahrscheinlich über 18 oder sowas, ja. Sonst würde der Gag-Reflex ja gar nicht hören dürfen. Also es gibt ja keine unter 18-jährigen Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns. Ja. Und da frage ich mich immer, zu so einem Zeitpunkt, dass man dann noch christlichen Glaubens ist, finde ich, sollte doch eher wirklich auf einer inneren Einstellung beruhen und nicht auf einer Unaufgeklärtheit. Also wenn man in diesem Alter dann quasi erst zum ersten Mal was von der Evolutionstheorie hört oder sich dann eben davon beeinflussen lässt und deshalb vom Glauben abkommt, das verstehe ich nicht. Also du hast doch mit 13, 12 oder so dann zum ersten Mal gehört, dass das jetzt rein evolutionstechnisch und biologisch nicht zu erklären ist, dieser Glauben, sondern dann hast du dich einfach selbst entschieden, okay, für mich ist es aber mehr als irgendwelche Dinosaurierfunde, sondern für mich ist Gott irgendwie was Höheres und so, was ja auch dann verständlich ist. Aber dass er so einfach, also der liest dann so 2, 3 Blogs, die schreiben ja übrigens, es gab Dinosaurier und keinen Jesus Christus oder was weiß ich. Ja gut, das wäre historisch auch wieder falsch. Gut, ja, das weiß man doch nicht. Meine Mutter ist tatsächlich auch so. Also die guckt dann auf Weihnachten diese ganzen Jesus-Sachen und ach, das ist doch so schön. Und wenn man dann, selbst wenn man dann nur sagt, Mensch, glaubst du nicht, dass das irgendwie vielleicht doch nur ein schwarzer Tischlerjunge war? Nein, das ist Jesus Christus und so weiter. Und sonst das ganze Jahr über kein Glauben an irgendwas. Sonst glaubt sie nur an den MDR-Wetterbericht, weil der immer so sehr originell ist und sehr akkurat ist. Und die Astrologie sicherlich, oder? Nein, Astrologin findet sie Quatsch. Ist auch für sie nichts, was in der Late Night gehört. ich finde schon, dass die Beziehung da natürlich enden muss. Und das ist ja schon, unabhängig davon, was es ist, war es wahrscheinlich ein großer gemeinsamer Punkt eurer Beziehung, an denselben Scheiß zu glauben. Und das ist ja im Prinzip schon so, als würde man bei Scientology aussteigen. Also da kann man danach nicht in Kontakt bleiben. Man kann ja nicht... Ja. Ich bin hauptsächlich sauer auf den Fragesteller. Dass er seine Beziehung zerstört hat, indem er sich erleuchtet hat. Nee, du bist eher sauer auf die Freundin und sagst, hau ab mit der alten Tante. Ich sag eher, was ist denn das für ein Typ, der jahrelang gläubig war und dann wirklich sich mal ein bisschen reinliest in so Sachen, die offensichtlich ja wohl schon länger klar sein sollten. Und dann aber auch nicht sagt, ja, das ist nichts mehr für mich. Also das, was ich noch vor kurzem geglaubt habe, was mir Kraft gegeben hat, ist nichts mehr für mich. Jetzt ist es nur noch Dreck und die von Sandleuten und so vor tausenden Jahren geschrieben wurde, also da so eine 180-Grad-Wendung zu machen, finde ich charakterschwach. Da hast du natürlich einen Punkt. Das ist etwas, wo... Verleumdung, wo man sich natürlich auch fragen muss, wie lange hält das an? Ist das nur so eine Phase, dass man an die Evolutionstheorie glaubt, wie man das ja mal als Teenager hat, dass man so mal ein paar Wochen lang richtig geil auf Darwin ist und dann irgendwie doch denkt, nee, es war doch irgendwie nicht so, ich bin wieder raus. Man zieht sich mega uncool. Man zieht sich auch an wie jemand, der an die Evolutionstheorie glaubt und so. Und dann sagt man, nee, ey, das war bei mir war es die Emo-Phase und bei ihm war es irgendwie die Darwin-Phase. Die Evo-Phase. Die Evo, sehr gut. die Evo-Phase. Ich glaube, dass die Freundin zumindest charakterfester ist. Da hast du natürlich recht. Sie ist wirklich seit Jahren verblendet und hat auch kein Interesse, das aufzugeben. Ja. Aber wenn er wirklich ein Problem damit hat, wenn sie ein Problem damit hat, dass er generell jetzt an die Evolutionstheorie glaubt und nicht mehr an Gott, sondern dann ist sie ja wirklich eine hardcore-gläubige Frau. Und hardcore-gläubige Frauen, das wissen wir beide, gehören für mich nirgendwo anders hin als in die Küche. In die Küche. Ja, nee, also kann ich überhaupt nichts anfangen mit sehr Gläubigen. Es gibt auch, wir haben auch einen Mitarbeiter, einen kurzzeitigen Mitarbeiter hier, bei Rocket Beans, der sehr gläubig ist. Und ich hatte mit ihm mal ein ganz tiefes Gespräch und das war wirklich sehr interessant. Und ich habe ihm aber offen gestanden, ich glaube nicht, dass wir beide jemals gute Freunde werden können. Das klingt so hart, aber ich glaube, wenn jemand wirklich und es ist wirklich streng gläubig, tiefst strengst, ich weiß nicht, wie viele Superlative ich noch reinhauen soll, um zu verdeutlichen, das ist eine sehr, sehr gläubige Person, die wahrscheinlich mit mir nie so auf einer Wellenlänge sein kann, dass ich behaupten könnte, das ist einer meiner sehr guten Freunde. Natürlich kann es ein Kumpel sein oder so, ich bin ja nicht da so negativ eingestellt, dass ich sage, mit dem will ich nichts zu tun haben, aber muss ich irgendwann eingestehen, okay, eine enge Freundschaft wird es nicht und deswegen verstehe ich auch bei dir, wenn sie da so hardcore ist, eine enge Beziehung könnt ihr natürlich nicht mehr weiterführen. Ja, vieles von dem, was du machst, würde man ja auch eins zu eins dem Teufel zuschreiben tatsächlich, sodass auch der Umgang mit dir verleitet, einfach ungläubige Sachen zu tun. Ja, er würde auch nicht Freund von mir sein wollen, wie genau, ich damit sagen. Ja, genau, weil du halt die Versuchung in Person bist und ihn lockst in dunkle Ecken der Welt, die er nicht sehen möchte. Ja, also absolut. Deswegen wird es nicht funktionieren. Früher oder später müsst ihr euch trennen. Also Achso, sagst du das jetzt zu mir? Oder? Nee, ja. Und die Beziehung wird keine Zukunft haben. Genau. Machen wir weiter, die nächste Frage. Andreas hat sich jetzt vorher bei den Fragen schon so mit Textmarker einzelne Stichworte eingezeichnet, ach, komm, damit hier. Wir immer sehen, genau um das geht's in dieser Frage. Komm, hauen wir mal raus, die Nummer. Hallo, ihr beiden Radiosprecher. Ich habe folgendes Problem. Seit kurzem date ich eine sehr nette junge Frau. Eigentlich läuft alles super, allerdings gibt es eine Besonderheit. An unserem zweiten Date hat sie mir eröffnet, dass sie Amateurpornos dreht. Prinzipiell finde ich es nicht schlimm, dass sie auf diese Weise ihr Geld verdient, also nahm ich das Ganze so hin. Als sie mir allerdings später erzählte, welche Art von Pornos sie dreht, sah das Ganze schon anders aus. Ihre Spezialität sind Inzestpornos, in denen sie die Rolle als Tochter oder Schwester spielt. Sie hat mir hoch und heilig versichert, dass sie das nur tut, weil dieser Zweig aktuell boomt. Wenn man sich die Startseite vieler Pornoseiten anschaut, scheint das ja auch zu stimmen. Einen Fetisch dafür hat sie nicht und auf ihre eigene Familie steht sie erst recht nicht. Das Ganze glaube ich ihr auch. Seltsam ist es dennoch. Trotzdem wäre ich bereit, das hinzunehmen, wenn es da nicht noch ein weiteres Problem gäbe. Sollte ich mit ihr wirklich eine Beziehung eingehen, was sie auch eigentlich wirklich will, hätte ich zwei Optionen. Entweder würde sie sich nebenbei weiterhin von ihrem Drehpartner für die Videos ficken lassen oder ich würde seine Rolle übernehmen, also für die Videos ihren Bruder oder Vater. Spielen. Beides ist eigentlich keine Option für mich, aber auf die Beziehung verzichten will ich genauso wenig. Lasse ich meine Freundin lieber von einem Fremden ficken oder werde ich selbst zum Inzest-Porno-Darsteller? Für mich wäre das wirklich unangenehm bis eklig und dazu kommt das Risiko, in den Filmen erkannt zu werden. Ich könnte meiner Schwester nicht mehr in die Augen blicken, geschweige denn später eine eigene Tochter haben, ohne mich schuldig zu fühlen. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Das finde ich ja hervorragend. Vor allem gegen diese Frage oder diese Aussage so in oft in andere Richtung, als ich dachte, dass sie ging. Also als er geschrieben hat, es gibt nur ein Problem, als ich gehört habe, was sie macht, konkret, dachte ich eben, es geht so ja um Triple Fisting, Anal, Kacken auf den Rücken und Urin ins Gesicht und so, weil das verstehe ich, dass man dann sagt, okay, ich will meine Freundin nicht küssen, wenn vorher ihr Ulf irgendwie ins Gesicht gebrunzt hat. Also das würde ich schon eher nachvollziehen können, als dann wirklich die harmloseste Alternative, die er dann genannt hat, dass sie halt in gewisse Rollen schlüpft. Also das ist doch das harmloseste, was da hätte kommen können, mit Achtung, was kommt denn jetzt für eine Kategorie? Ich, das glaube ich, hatten wir auch im letzten Podcast besprochen oder haben wir das privat besprochen, kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben privat oft schon über Inzest geredet, ja. Wie man darauf stehen kann, dass die Leute jetzt die Schwester spielen oder Fucks Daddy oder Fucks Sisters oder Moms, Girlfriends, Sister, Aunt, Cousins, Boyfriend. Also verstehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, also ich habe auch immer so ein Gefühl, dass das so in Deutschland auch so krass ist. Also man hat ja das Gefühl, in deutschen Pornos kommt ja wirklich keine 50-jährige Frau weg, ohne dass sie mit ihrem scheinbar 18-jährigen Stiefsohn was hat. Wo ich auch immer denke, meine Güte, wie viele Schwiegermütter und Stiefsöhne gibt es eigentlich in Deutschland? Wenn man wirklich nur Porno-Deutschland anguckt, dann ist jede zweite Familie eine Patchwork-Familie offensichtlich. Ich weiß nicht, ob das statistisch wirklich so ist. Und auch die Söhne, die dann oft sind, das ja irgendwie... Also spielen dann so 18-Jährige, man sieht aber, dass sie selbst schon 35 sind, die Jungs. Ja. Wie du siehst, gucke ich da oft rein. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist. Ich finde es so dieses Vater-Tochter-Ding, finde ich. Findest du geil, ne? Ein bisschen? An sich, naja, was ja dahinter steckt, ist ja grundsätzlich dieser Tabubruch. Also eigentlich ist es ja einfach nur ein älterer Typ und eine jüngere Frau. Warum das, also allein auch das. Das ist legale Pädophilie. Ja, aber ist es denn, Also ist es strafbar, solche Videos anzugucken, wenn Inzest ist doch strafbar in Deutschland, oder nicht? Ja, oder ist man da auf den Dörfern ein bisschen lockerer von der Justiz? Ja, das Anschauen ist sicherlich nicht strafbar. Man weiß gar nicht, was man noch darf. Ja, darf, man, darf man sich ein Porno angucken und gleichzeitig seine Mutter fingern? Oder ist da, muss da ein Polizist dabei sitzen? Oder ich weiß es nicht. Es ist ja auch nicht strafbar, wenn zwei Grannies sich irgendwie in einem Video lecken und dann sagen, die aber das eine sei irgendwie eine Achtjährige oder so, weißt du? Also das glaubt, du siehst ja offensichtlich, dass nicht stimmt. Das kannst du ja nachweisen. So kurz nach den Granny Awards, ey, oh nee. ich gucke übrigens überhaupt keine deutschen Pornos. Also ich merke, du bist da voll in der Szene, hast ja auch durch deine Abschlussarbeiten da auch viel Zeit mit verbracht mit Amateurpornografie in Deutschland. Und Amateur-Pornostars, ja. Ich würde sagen, 0,01% meiner Pornografiezeit verbringe ich mit deutschen Pornos. Das ist auch nur aus Versehen und dann meistens auch nur, um mich zu belustigen, mal kurz zu lachen zwischendurch. Ja, es sind auch sehr unattraktive Männer und alte Männer, alte Frauen, sehr viele auch alte auch, Leute in deutschen Pornos. Ich würde sagen, so um nochmal zu seinem Problem zurückzukommen, ich finde auch, dieses Inzest-Ding ist nicht so ein großes Problem. Am Ende spielt es nur eine Rolle, die moralisch fragwürdig ist, aber wir sind ja auch im Bereich der Pornografie, da würde ich jetzt nicht so stark mit der Moralkeule schwingen. Du sagst es völlig richtig, sie schlüpft in eine Rolle mit jemandem, mit dem sie nicht verwandt ist. Es ist selbst nicht ihr Fetisch. Aber was machen wir denn jetzt mit der Problemsituation? Ja. Dass sie Pornos dreht. Das war nämlich die nächste Stelle, bei der ich dachte, es geht in eine ganz andere Richtung. Ich dachte eben, die Grundsatzfrage, die er sich stellt, ist es okay, dass meine Freundin ganz viele andere Männer bumst? Jetzt ist es aber offensichtlich so in dieser Szene ja oft verbreitet, dass man als Amateur-Pornografie-Darstellerin, Pornodarstellerin wirklich nur einen einzigen Typen hat, mit dem man dann bumst. Und dass es dann in die Richtung ging zu sagen, entweder ich mache das selbst mit ihr oder ich überlasse den Job noch dem anderen, das hat mich dann auch wieder extrem überrascht. Also, Ja, also ich alleine, dass du dir diese Fragestellung stellst und du sagst ja dann auch, du hast auch Angst, erkannt zu werden und so, heißt ja, dass du dich das schon zumindest einmal durchdacht hast. An deiner Stelle, du willst unbedingt mit ihr eine Beziehung führen. Ich weiß nicht, was du beruflich für Perspektiven hast, aber ich meine, dreh doch ruhig mal ein paar Pornos mit ihr oder scheiß doch drauf, weil jetzt fällt mir auch ein, das müssen ja dann auch schon auch ältere Männer eigentlich sein, die sie durchnehmen, sonst ist doch das unrealistisch. Und zumindest ein bisschen. Scheißt man da drauf? Naja, wenn sie besonders jung aussieht, kann der auch fünf Jahre älter sein und das reicht schon. Ey, du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du blendest es komplett aus und siehst es als ihr Job, von dem sie vielleicht irgendwann um 18 Uhr nach Hause kommt mit einem komischen Gesicht. Mit Sperma im Gesicht und einem unrunden Gang und akzeptierst das, wenn du dann auch nochmal deine 3,30 ran kannst. Zu einem Song von Prince. oder du spielst einfach mal mit. Fuck it. Werd doch mal fucking Pornodarsteller. Ganz ehrlich, du bist eh im Business. Deine Freundin ist Pornodarstellerin. Du wirst eh jedes Wochenende da mitfahren. Das ist keine Angst, wie das Lifestyle. Zu den Turnieren. Zu den Turnieren, dass sie anfeuern dabei. Willst ja, dass Festival. Willst, dass sie weiterkommt. Dann sei doch ruhig dabei. Dann mach doch so ein Ding. Das wird eh nur 2 Jahre halten, die Beziehung. Weil sie dann, keine Ahnung, auch andere, sie wird irgendwen anders erkennen am Set. Ja, aber das ist dann schon wieder ein Gegenargument zu sagen, okay, du bist 2 Jahre mit ihr zusammen, deine Videos sind aber für immer im Internet. Ja, aber als Mann, da guckt doch eh keiner so richtig. Also da ist es doch, ich glaube auch, dass es für Arbeitgeber nicht so schlimm ist, oder? Ich glaube auch, da haben wir den Geschlechterunterschied. Eine Frau, die sich hat ficken lassen in Filmen, wird doch niedriger angesehen sozial als ein Mann, der seinen Mann gestanden hat Kamera, oder? Das ist ein Problem, das wir in einem anderen Podcast vielleicht nochmal besprechen. Im Smalltalk-Podcast. Im Smalltalk oder auch im Feminismus-Debatten-Podcast, der ab nächsten Donnerstag startet. Können wir das besprechen? Deswegen mach's einfach. Ich bin da auch bei Andreas, weil ich glaube, du hast dich insoweit schon, du hast diese Szene schon derart akzeptiert, weil du ja sagst, ich habe rausgefunden oder ich weiß jetzt, dass sie das macht und ich akzeptiere es und ich will trotzdem eine Beziehung mit ihr eingehen. Das heißt, du hast damit abgeschlossen, das Thema ist okay für dich, dann kannst du es auch selbst machen. Und vor allem gerade in den Bereichen gibt es doch dann auch wirklich so POV-Optionen. Also hat nicht Lucy Cat auch immer, also ist doch auch in Sex mit Männern, die ja nicht ganz zu sehen sind. Also da ist ja wirklich immer nur POV zu sehen. Sprich, man kann gar nicht sehen, mit wem sie da rumdödelt, und genau so eine Option würde ich dir dann auch raten. Ob du darauf Bock hast, musst du dann selbst wissen, aber wenn du darauf keinen Bock hast, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du Bock hast, dass sie mit jemandem anderen irgendwie schläft, und das ist ja auch schon fast so beziehungsmäßig so, wenn ja. das wirklich eine Darstellerin ist, die nur mit einem anderen männlichen, immer mit dem gleichen schläft, dann hat sie mit dem sicherlich ja auch schon zumindest eine Sexbeziehung, und dann finde ich, also ich finde das super weird. Ja. Du, und dann, oh Gott, und hast du dir schon mal über, oh, das ist eine Frage, die kannst du uns vielleicht noch stellen. Hast du dir schon mal auf deine eventuell zukünftige Freundin einen runtergeholt? Also auf ein Porno von ihr? Wahrscheinlich schon, mit oder? Mit Sicherheit, ja, ja? klar. Ich würde sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe immer früher eine Freundin gesucht, die Pornos dreht. Ich hätte da immer Bock drauf gehabt. Jetzt bin ich zu berühmt und kann es wahrscheinlich nicht machen. Das hättest du wirklich gemacht, oder was? Ja, da hätte ich Bock drauf gehabt. Auch so Amateur. Ist das so ein Ost-Ding, dass das irgendwie Ach, jeder Ossi mit Brille Quatsch. Irgendwie hat, die noch hat Bock, Brille. Irgendwie der neue Porno-Ralle zu werden? Der Sachsen-Pauler. Ja, genau. Der Sachsen-Pausen dann. Nee, aber ja, also klar, ihr könnt weiterhin eure Anfragen schicken. Ich gucke mir die Mädels an. Aber zwei Bedingungen. Erstens alles mit Gummi und zweitens nur weibliche Kamerafrauen. Also ja, wollen wir das nicht nochmal auch kurz ansprechen hier, die Nummer, oder? Nee. Grenzwertig die Nummer. Grenzwertig die Nummer? Ja. Okay, dann sprechen wir jetzt nicht an, was unser lieber Andreas Links zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Ach so, doch, ja, das kannst du natürlich sagen. Ja. Ah. Naja, oh, ja, klar. Also wir haben auf jeden Fall Andreas Lynch, weil ich ja weiß, dass er es so gern hat und so liebt, ja. haben wir ihm mehrere Packungen, XXL-Packungen Kondome geschenkt. Andreas, was, wie hast du dich gefreut? Also erstmal dachte ich, es wären eine Packung XXL-Kondome, das hätte mir geholfen, statt XXL-Packungen normaler Kondome. ja, war sehr schön und auch schön, dass... neben einer Ex-Freundin von mir zu bekommen. Das ist alles, war super getimed und super ausgeführt, kann man nicht anders sagen. Ja, also man hat da wirklich gemerkt, das könnt ihr euch, liebe Zuschauer und Zuhörerinnen, könnt ihr euch nicht vorstellen. Man hat gesehen, was für ein gestörtes Verhältnis dieser Mann zu einer völlig natürlichen Sache wie einem Kondom hat. Wir waren in einem Restaurant, das war, muss man dazu sagen. Ja, es war ein Hofbräuhaus, hallo. Alter, ist kein Restaurant. So, und er hat sich nicht getraut, diese Packung offen auf den Tisch zu legen, hat die versteckt. Oh Gott, das könnt ihr doch jetzt nicht zeigen und so hier. Um Gottes Willen, das sind Kondome. Ja. Und, das siehst du, und dann haben wir auch nochmal drüber gesprochen. Der Mann geniert sich vor Kondomen, war letztes Jahr zum ersten Mal wählen. Der Mann hat doch jetzt gerade nicht seinen 30. Geburtstag gefeiert, das muss offensichtlich sein 18. gewesen sein. Ich bin fucking 19. Jungfrau, jetzt hast du es halt nochmal gehört hier im Podcast. ja, also ich sag mal so, ich habe einen PlayStation-Gutschein bekommen und Kondome. Und eins von den beiden Geschenken habe ich sofort eingelöst. Und ich sage nicht das Game, das ich mir geholt habe. Gut, dann nächste Frage. Was haben wir hier noch? Lesbisch? Ja. Oder mach mal. Ja. Das fand ich ganz hier. Das hier ist natürlich ein bisschen länger, aber sowas hat man noch gar nicht. Sehr gut. Ich habe folgendes Problem: Die indische Familie in der Wohnung unter mir. Vielleicht gibt es auch einen Grund, warum wir das noch nicht hatten, weil es offensichtlich eine rassistische Hassbotschaft ist. Aber der Kern ist für alle bedeutsam. Okay, ich habe folgendes Problem. Die indische Familie in der Wohnung unter mir stinkt gewaltig. Und zwar nicht im metaphorischen, sondern im wortwörtlichen Sinne. Die Art des Gestanks bzw. dessen genaue Ursache konnte ich bisher nicht ausmachen. Mein Bruder hat es einmal mit Uringeruch verglichen. Zwar stinkt es ähnlich widerwärtig, aber meiner Meinung nach doch anders als eine vollgepinkelte Wohnung. Aufgrund der enormen Penetranz hatte ich schon mal Räucherstäbchen oder ähnliches als Geruchsquelle vermutet. Muss mich dann allerdings unweigerlich fragen, wer solche Räucherstäbchen kaufen und auch noch verwenden würde. Indisches Essen ist es jedenfalls definitiv nicht. Dessen Geruch würde mich nicht stören oder fände ich sogar als angenehm. Aber da meine Nachbarn zudem ihre Wohnungstür oftmals einen Spalt offen lassen, ist meistens der erste Geruch, der morgens meine Nase erreicht, nicht etwa der einer heißen Tasse Kaffee, sondern eben jene Duftwolke des Todes. Hierdurch sammelt sich der Geruch auch im Treppenhaus und zieht auch gerne mal hoch vor meine Wohnung. Teilweise ist es sogar bei Stoßlüften in meine Wohnung gelangt und ließ sich nur äußerst hartnäckig wieder loswerden. Im Treppenhaus halte ich mittlerweile meistens die Luft an oder die Nase zu, das für mich sonst nur schwer auszuhalten ist. Ich halte mich eigentlich für nicht übermäßig geruchsempfindlich, aber selbst die Gemeinschaft Landschaftsmülltonnen hier im Haus duften im Vergleich zum abartigen Geruch meiner Nachbarn nach Einhörnern, welche in Rosenblättern baden. Was soll ich also am besten tun? Wäscheklammern kaufen, meine Nachbarn einen Präsentkorb mit Duftbäumen überreichen, zurückstinken. Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Macht weiter so. Ihr Bonuszeit schnaffte. Also, wir könnten uns schon einigen, dass unterschiedliche Kulturen unterschiedliche Gerüche haben. Aufgrund der, weiß ich nicht, Gewürze, des Essens, das sie zubereiten. Die Gerüche können sich unterscheiden. Müssen sich nicht, das ist keine in den Genen vorgeschrieben. nicht alle Inder stinken, sag das einmal. Es gibt ja auch 3 Milliarden Inder und wenn ihr einmal in Indien wart, wisst ihr, dass es da stinkt und dreckig ist. Und das ein bisschen was aus der Heimat bringt man ja gerne mit ins neue Land. Ne? Das ist in dem Fall der Gestank. Gino ist zum Beispiel ein top gepflegter Inder. Ja, also stinkt sehr selten. Stinkt sehr selten. ist wirklich, also für einen Inder wirklich richtig reinlich. Und sein Deutsch ist auch wirklich echt, also muss man mal sagen, echt gut. Also sein kann Deutsch man sich ist nicht gut. Beschweren. So, Gino aber, ist ein Kollege von uns für alle. Gino ist ein Kollege für die, die ganz normal auf knuddels.de auf dem Podcast hier gestoßen sind und Rocket Beans vorher nicht kannten oder im Mädchen.de Forum oder sowas. Quick. WKW, wer kennt wen? Sind wir, glaube ich, gerade Top Topic. Kennst du noch? WKW? Wer kennt wen? Nee. Ja. Okay, das ist so eine West-Plattform. Also deine Rassismus- Agenda hast du gestoppt jetzt? Ja, denn ich hatte dasselbe Problem mit einer deutschen Mieterin in meiner Heimat. Habe ich tatsächlich mit meiner Mutter immer als Kind eine Untermieterin gehabt, die, ja damals war das noch nicht so erforscht, heute würde man sagen irgendwie, dass sie, ja damals war sie einfach geisteskrank und schizophren und so. Die hat immer mit Leuten geredet in der Wohnung, die gar nicht da waren, es war hellhörig, war nachts oft sehr laut. Und sie ist immer weiter eigentlich durchgedreht, aber hat keine Kinder gehabt und so weiter, die sich dafür verantwortlich gefühlt haben. Und die hat in ihrer Wohnung auch richtig viel Müll gehortet, der angefangen hat zu stinken. Sie hat ihre Kleidung nicht richtig gewaschen. Und es war wirklich genauso, wie er es beschreibt, dass die, also wenn sie im Hausflur war, musstest du wirklich 2 Minuten warten, weil es so ein beißender Gestank war, der aus ihrer Wohnung kam. Und ich glaube, dass man eine völlig vermüllte, geisteskranke Deutsche schon vergleichen kann mit einer normalen indischen Familie vom Geruchslevel her. Also in dem Fall war es auch noch schlimmer. Die saß dann auch noch mal draußen und hat, da hatten wir so einen Fliederbusch, da hat sie hingekackt. Ja gut, in das ist ja nun wirklich eine ganz andere Nummer. Aber von den Gerüchen ist es gleich gut. Sie saß auch auf der Bank und manchmal haben wir aus dem Fenster gucken gesehen, dass sie keinen BH anhat. Oh, und die Frau war Ende 50. Wieso habt ihr dann nicht mal jemanden gerufen, der sich um sie kümmert? Um Gottes Willen, die Frau Polizei ist hat sie auch die Tür mehrfach eingetreten, aber die hat die ja auch belabert und so weiter. Übrigens eine ehemalige, naja gut. Eine Ex von mir. Also da würde ich mir gerne mal so ein Incest-Porn alte Geisteskranke fickt Andreas Linkstuhl. Oh Gott. Deswegen, was macht man da? Wir haben nur die Möglichkeit gefunden, die Polizei zu verständigen und die Wohnung zu räumen zu lassen. Aber es muss ja noch andere Lösungen geben. Ja gut, also ich würde sagen, dein Beispiel ist jetzt sehr seltsam gewählt. Also du willst einfach nur sagen, du weißt, dass andere Haushälter auch mal stinken können. Ich weiß, dass das richtig schlimm sein kann, wenn du wirklich ständig diesen Geruch hast, weil dann ist da bei denen das Fenster offen, dann zieht das hoch, wie er auch beschreibt. Ja. Das ist wirklich extrem ekelhaft. Ja, das Problem ist, ich habe auch einen Nachbarn, der wirklich übel stinkt. Florentin, kennst du vielleicht? Also sein Zimmer möchte ich auch nicht aufmachen, da kommt auch ein Geruch auf. Das war wirklich so, in Berlin hatten wir auch teilweise das Problem, dass wir zu faul waren, den Müll runterzubringen, haben den dann immer bei uns im Flur, also nicht außen, sondern innen im Flur gelagert. Ja. Und dann war auch mal aus der Masterclass Evelyn Weigert bei uns zu Besuch und Alter, das stinkt hier so. Und immer, wenn wir dann fortan gesagt haben, ja, willst du nicht wieder zu uns kommen und so, dann hat sie gesagt, ich will nicht zu euch gehen, da stinkt das so ekelhaft. Also wir waren wahrscheinlich auch mal so die Nachbarn, die keiner haben wollte. Aber jetzt zu diesem Tradition-Kultur-Ding habe ich auch ein aktuelles Beispiel, weil meine aktuellen Nachbarn neu eingezogen sind und das sind, ich weiß nicht, woher sie kommen, aber es sind Schwarze und das riecht auch seitdem wirklich ganz anders bei uns im Flur und wirklich auch so, dass ich teilweise sagen kann, es ist sehr streng, aber da bin ich wirklich so, dass ich sage, okay, es sind oft andere Gerichte, die dazu bereitet werden, das sind auch andere, wie du sagst, so Duftstäbe und es kann schon sein, Räucherstäbe, die haben einfach, andere Kulturen haben oft anderen Entwicklung, andere Empfindung von guten Gerüchen und schlechten Gerüchen. Zum Beispiel auch, wenn du im Urlaub bist in Indonesien oder in irgendwelchen ärmeren Ländern, ist es oft so, dass du dann in den Restaurants bist und die haben da so ganz ekelhafte Duftdinger aufgebaut, wo du denkst, bäh, das riecht ja furchtbar und das finden die Hammer und machen sie in ihre Wohnungen oder auch in die Autos. Ist gar nicht Kulturding, auch manche Deutsche, also scheißegal, was für Kultur, haben einfach so einen Duftbaum im Auto hängen, wo du auch denkst, Alter, was ist das denn? Das stinkt doch widerlich ganz und das finden die toll. Ganz schlimm ist, wenn sie dann noch im Auto rauchen und das dann überdecken und dann hast du so einen ekelhaften Geruch. Generell auch der Geruch von Rauch ist immer so ekelhaft. Und bei meinen aktuellen Nachbarn ist es halt auch so, dass sie dann viel keine Ahnung, sehr viel mit Knoblauch kochen und dann auch mit Fisch und so, dass normalerweise vielleicht gar nicht so viel gekocht wird bei uns. Und ich muss dann aber wirklich sagen, ich finde es vielleicht auf den ersten Geruch sozusagen ein bisschen abstoßen. Ich mag es nicht so gerne, jetzt nicht Knoblauch, sondern das, was man halt sonst so riecht da. Aber hab dann trotzdem immer so ein bisschen das Gefühl, ach, das ist ja wie im Urlaub, das ist eine alte, andere Kultur, offen sein für andere Gerüche sozusagen auch und findet es dann doch irgendwie charmant, solange es natürlich nicht zu mir in die Wohnung zieht. Und das tut's nicht. Und deswegen würde ich auch bei dir sagen, scheiß doch drauf, ey, wenn es im Flur schlecht riecht, dann bist du halt mal einmal am Tag, hast du halt einen schlechten Geruch. Wow, in Indien, die Leute müssen zu acht in einer Familie in einer Zimmerwohnung schlafen und beschweren sie nicht. Und du beschwerst dich darüber, dass es bei dir im Flur ab und zu ein bisschen riecht. Ja, man kann natürlich aber auch, das würde ich in dem Fall machen, schon mal den Vermieter ein bisschen Bescheid geben. Also ich würde schon gucken. Aber warum? Ja, weil ich schon gucken würde, naja, es gibt auch eine Geruchsbelästigung. Das ist so. Also ja, aber es ist jetzt keine Scheiße, er kann es nicht mal ausmachen. Das ist nicht so klar zu sagen, ob das ja wirklich einfach ein geschlachtetes Kalb ist, was in der Wohnung verrottet, oder die Suppe, die Lieblingssuppe der Mama. Das vermögen wir beide hier nicht zu sagen. Das könnte man nur bei einer Essenseinladung klären. Das wäre vielleicht was, auf die Menschen zugehen und die Geruchsquelle wirklich eindeutig bestimmen. Sag doch mal hallo, geh wirklich mal mit einem Korb, vielleicht mit den Räucherstäbchen sogar vorbei. Guck mal ein bisschen deutsche Kultur hier. Wir haben euch da mal was nicht nach Scheiße stinkt, mitgebracht. Und dann in der Wohnung aber die Nase auf. Und dann gucken, was sind die Quellen, die wirklich das. Kommt's aus der Küche sofort, dann weißt du, alles klar, ich muss zum Vermieter. Ich muss die anderen Mieter zusammentrommeln und vielleicht zusammen so eine Sammelklage machen. Ja, und die zu fünft anschwärzen, denn da bin ich wirklich schon so, dass gemeinsame Geruchswelten auch zusammenwohnen sollten und man da quasi im Stil eines Geruchsatlas schon schauen sollte, dass solche fremden Geruchswelten nicht zusammenwohnen. Oder wie wär's denn, wenn er so unterschwellig Kritik äußert? Also geh mal rüber, klingel, dann mach sie auf und dann sagst du, um Gottes Willen, sie leben. Frau Singh, es tut mir leid, ja. Es freut mich so, Frau Singh, dass Sie noch leben. Weil ich habe gedacht, hier stinkt das so erbärmlich. Ich dachte, Sie sind tot und verwesen da drin. So doll stinkt das hier. Und dann bist du quasi aus netten Absichten rübergegangen, aber sie kriegt quasi unterschwellig und eigentlich schon sehr direkt ins Gesicht gesagt, dass es bei ihr aus der Wohnung nach Leiche riecht. Und dann guckt sie vielleicht mal, ob sie den Geruch in irgendeiner Weise eindämmen kann. Oder du kaufst so eine Dunstabzugshaube und stellst es ihr so mit als Geschenk vor die Haustür verpackt und das ist auch so eine unterschwellige quasi Nachricht-Message. Ja, kenne den Feind, lerne sie kennen und räucher sie dann aus. Und dann findest du kannst natürlich auch gucken, ob du nicht andere Sachen findest, wegen denen du ihn ans Bein pinkeln kannst. Das muss ja nicht der Geruch sein. Ja. Oder Polizei rufen und die kommen vorbei und du sagst, ja, ich glaube, da stirbt jemand gerade drin. Und dann sagen die Polizisten das vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Also ich glaube, es gibt schon so einen Strafbestandteil von Geruchsbelästigung. Von Geruchsbelästigung. Ja, mit Sicherheit. Also da kriegst du sicher Ärger vom Vermieter, mit Sicherheit. So, asozial Nummer 5 oder was? Jawohl, eine letzte Frage noch. Jawohl, die asozialste, die uns je untergekommen ist. Ja. Aber jetzt nicht die. Ich habe vorher ein Ding. Ach du Scheiße. Was willst du dazu sagen? Ja, hallo. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Hallo ihr zwei. Ich verfolge regelmäßig euren Podcast. War bisher immer der stille Mithörer. Jetzt wollte ich auch mal von meinen Problemen erzählen. Vielleicht könnt ihr mir gleichzeitig ein paar Tipps geben, liebe Zuhörer. Es fängt ganz gewöhnlich an. Vor fast 2 Jahren habe ich meinen Job in einer Vogelklinik gekündigt. Die Gründe dafür waren, waren hohe körperliche und psychische Belastung. Ich kann nicht mehr, die Papageien nerven mich. Die sprechen mir alles nach. Okay, seitdem bin ich arbeitslos und lebe mehr oder weniger in den Tag hinein. Ich bin 24 Jahre alt und männlich, habe nur 2 Freunde und hatte noch nie eine Freundin. Mein größter Traum wäre es, endlich einen Partner zu finden und wieder in die richtige Spur zu kommen. Ich habe zwar keine besonders großen Ansprüche, aber einen doch etwas komischen Fetisch, mit dem nur wenige klarkommen würden. Wie ein Fragesteller einige Folgen zuvor, geilt es mich auch auf und ich bekomme beim Koten einen Steifen. Allerdings geht es dahingehend mittlerweile so weit, dass ich das Ganze auch noch outdoor mache, weil das Risiko dabei einfach noch geiler ist. Ich suche mir immer exotischere Orte, wo ich hinkacke und mir anschließend einen wichse. War es anfangs noch der ruhige Wald, bin ich mittlerweile schon hinterm Kino im Busch gewesen und habe mich erleichtert. Bis jetzt hat man mich noch nie erwischt und ich hoffe, es bleibt dabei. Jeder würde vermutlich hier auf dem Dorf denken, dass ich ein Psycho bin. Ich weiß nicht, wem ich das erzählen kann oder wer mir helfen kann. Habt ihr da einen Rat, wie ich das abschalten kann? Und wie ich eine Freundin finden könnte, die vielleicht auch etwas anders ist. Ich würde mich sehr über eine Antwort per Mail oder im Podcast freuen. Ja, eine Mail schreiben wir dir bestimmt nicht. Du wirst schön hier vor der versammelten Masse bloßgestellt. Der kackt ja noch auf unsere Mail. Jesus! Mit dem eine Schick-Mail. Der druckt sich aus. Der kackt doch auf alles, was nicht bei 3 im Kino ist. Also ich finde, erstens mal finde ich sehr schön, dass es mittlerweile wirklich so ist, dass sich Leute denken, ah, mit wem soll ich, traue mich, wo soll ich mit meinem Problem hin? Ich schick's den Jungs vom Gag-Reflex-Podcast. Finde ich wirklich eine ganz tolle Entwicklung, dass wir mittlerweile schon so eine moralische Instanz in Deutschland geworden sind. Ja, die sich besonders solchen Problemen widmet. Ja, und dann jetzt auch tatsächlich auf Probleme von so sehr, also wirklich perversen Schweinen dann irgendwie auch eingehen, muss man sagen. Also das ist eine Sache, da kommen ja 2 Sachen zusammen. Also erstens, du stehst wahrscheinlich so ein bisschen auf Kaka. Da, also ich sag mal, rein anatomisch kriegst du wahrscheinlich einen Ständer, weil das irgendwie deine Prostata stimuliert, wenn du kackst. Ich glaube, das ist anatomisch bedingt, dass das dich dann irgendwie geil macht, wenn man deine Prostata irgendwie berührt und wahrscheinlich liegt die dann da irgendwie so, dass sie dann ganz gut stimuliert wird und dann kriegst du halt einen harten. Also das kann liegen, aber gleichzeitig muss ja auch dieser Kackegeruch dich dann nicht wirklich abturnen, sprich, du hast schon auch so ein bisschen Philie für Kackophilie, oder wie man das nennt. hast da schon ein bisschen Bock drauf und die letzte Variante Komponente, die dazu kommt, ist ja auch so ein bisschen dieses Public-Sex-Ding. Also dieses, die Spannung, eventuell erwischt zu werden. Ja, es ist natürlich, aber also ich finde das immer ganz spannend, wenn zwei so unterschiedliche dennoch Grundbedürfnisse des Menschen zusammenkommen. Also einerseits dieses Erregtsein und andererseits die Notdurft verrichten, wie man so schön sagt. Wenn das ist ja eigentlich wirklich bei den meisten Menschen komplett voneinander gekoppelt, bis auf eben ein paar, bei denen das aus welchen Gründen auch immer anders ist. Ich finde es jetzt nicht ungewöhnlich, sage ich mal, nach dem neuesten Til Schweiger-Film aus dem Kino zu kommen und zu denken, ich muss jetzt erstmal irgendwo hinscheißen. Moralisch und inhaltlich kann ich das schon mal nachvollziehen, wenn man da irgendwie Coco Bäh gesehen hat. Grundsätzlich finde ich Coco Bläh. Weiter. Mit Harrison Ford. das ist schon krank, da musst du dir gar nichts vormachen. Das ist schon enorm krank, was du da machst. Also fühl dich gar nicht in Schutz genommen und verstanden. Du bist ein fucking Alien und in vielen Zeiten wäre so jemand wie du gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen, sondern vorher schon abgeholt worden. Warst du früher Nachbar von Andreas Lynch? Kann das sein? Also das muss man natürlich auch sagen. Wahrscheinlich bist du großtechnisch immer noch besser als eine durchschnittliche indische Familie mit deinem Fetisch. Lang nicht so pervers wie der klassische Inder. Aber, also, Ich glaube, dass dass es auch sehr rapide enden könnte, sobald du einmal dabei erwischt wirst. Könnte ich mir vorstellen. Weil ja, aber was ist denn der Straftatbestand, dass er hingekackt hat oder dass er gerade onaniert? Ich glaube, das geht da einfach um das soziale Sanktionieren. Ich glaube, das Wichsen in der Öffentlichkeit ist doch bestimmt irgendwie strafbar. Ja, natürlich. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Öffentlichen Ärgernisses und wahrscheinlich sexuelle Belästigung auch noch. Und Kacken, glaube ich, auch. Kacken ist, glaube ich, auch Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja? Oder? Ja, bestimmt. Ob du jetzt, ja gut. Ob du jetzt was rausdrückst aus deinem Arsch oder reindrückst in deinen Arsch, dürfte ja juristisch keinen Unterschied machen. Ach, ich sehe, wir müssen mal Lucy Cat fragen zu ihren, ob sie Bock auf den Podcast hätte. Aber ich glaube, dass in dem Moment, wo du einmal zu weit gehst, ja, mit deiner Neugierde, also einmal irgendwie sagen, scheiß drauf, ich stehe jetzt hier auf dem Kölner Dom, los geht's, dass das der Punkt sein, dass das der Punkt sein könnte, wo du dann einfach dich in dem Moment dann so ertappt fühlst und so entlarvt fühlst, dass du denkst, im wahrsten Sinne, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Ja. Ja, das ist, glaube ich, hast du recht, das wird so wie bei der neuen Black Mirror Staffel, die Folge mit dem Arzt, hast du die gesehen? Habe ich noch nicht gesehen, ne. Ah, okay, dann... Kleiner Spoiler, naja, egal, aber so, dass es immer mehr eskaliert und irgendwann wirst du einfach im Knast landen sozusagen, weil das zu krass wird. Aber ich fand das auch sehr lustig, als gesagt, diese Grundbedürfnisse gleichzeitig zu stillen. Ja. Er müsste eigentlich nur noch währenddessen essen, ja. Dann hat er wirklich alle Grundbedürfnisse gestillt und das ist dann auch so ein bisschen Perpetuum mobile, weil er isst, wichst, dann verdaut er gleichzeitig beim Wichsen, kackt dann wieder, das macht ihn wieder geil, dann muss er nur noch wieder essen und dann ist es ein Perpetuum mobile des Onanierens. Eine Theorie, die in der Wissenschaft sicherlich heiß diskutiert wird, in bestimmten Unterforen. Ich glaube jetzt aber ganz ernsthaft mal, weil er wird mit keinem normalen Menschen darüber reden können, außer dass der ihn zu Recht komplett verurteilt und sich von ihm abkapselt. Was wirklich die einzig richtige Reaktion darauf wäre. Allein aufgrund der Reaktion, die ich gerne hören würde, würde ich mir wünschen, dass du dich tatsächlich mal an eine Beratungsstelle wendest bei diesem Problem. Also früher hätte man sowas einfach bei Domian als drittes durchgestellt und der hätte damit klarkommen müssen. Ja, aber wer braucht denn Domian, wenn man Lars-Erik hat? Ich habe einen folgenden Tipp. Oh, ja. Ja, weil ich habe das schon angerissen. Und es ist ein ernst gemeinter Tipp. Und er könnte wirklich dein Problem lösen. Habe ich jetzt wirklich die Psyche erreicht. Ja. Ich habe dir doch vorhin schon gesagt, dass es biologisch, eventuell anatomisch an der Prostata liegen könnte. Versuch doch mal, dieses Kacken auszublenden. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das Kacken ein wichtiger Teil deiner Onanie ist und dass das dich wirklich geil macht, sondern du hast ja ursprünglich gesagt, du beim Koten kriegst du einen Ständer und dadurch signalisiert dein Hirn, du hast einen Ständer, musst onanieren und dann onanierst du. So, jetzt versuch doch mal durch die Stimulation der Prostata auf andere Art und Weise, zum Beispiel durch irgendwelche Sexspielzeuge oder du steckst dir einen Finger in den Arsch, ohne zu kacken. Also mal ganz unabhängig von Kacker, versuch mal dich in irgendeiner Weise prostataiv zu stimulieren und dann zu onanieren und guck mal, ob das für dich genau das Gleiche ist. Weil das ist, glaube ich, schon nicht so weird und da findest du sicherlich auch viele, viele Frauen, die darauf stehen, mit dir irgendwelche Analspielchen zu machen und das dann durchaus auch in der Öffentlichkeit, wenn ihr euch nicht erwischen lasst. Also ich glaube, das wäre doch wirklich mal ein guter Tipp. Blende mal das Kacken aus, weil das ist das Hauptproblem. Das ist die Sache, wo dich viele als Freak abkapseln und das auch wirklich ekelhaft ist, wenn du einfach hinter das Kino kackst. Als Kind habe ich früher hinterm Kino gespielt, weil ich mir die Eintrittskarte nicht leisten konnte. Und da wäre ich in deine Kacke gerutscht. Also das ist der eklige Teil. Klammer den mal aus und versuch die Ursache herauszufinden, warum dich das geil macht. Ich sage, es liegt an deiner Stimulation der Prostata. Und da könnte man natürlich auch mal, diesen Rat kriegst du auch nicht in vielen Podcasts, zu einer Professionellen gehen. Ja. Ein Domina mit so einem Fetisch, die vielleicht schon sowas Ähnliches gesehen hat. Und da, also das wäre ja auch was völlig Neues für dich, denn du hast ja das auch noch nie vor einer Frau gemacht. Die einen kriegen Hilfe bei Domian, bei uns kriegen sie Hilfe von einer Domina. Also Domina. Das ist der Unterschied. Ja. Also, das, denke ich, haben wir wirklich mit guten, ernst gemeinten Tipps und ein paar Kessensprüchen beantwortet, diese Frage, genauso wie alle anderen Fragen. Und ich würde sagen, Andreas, das waren eure Fragen. Und das waren unsere Antworten. Nee, ja, eigentlich nicht, ne? Nee, wie ist es denn? Weil eigentlich ist es ja, es klappt eigentlich gar nicht so, ne? Ihr habt die Fragen und uns fehlen die Antworten. So, aber gut, das ist ja sowieso jetzt schon so. Ja, dann musst du es anders fragen. Ja. Waren das unsere? Aber dann ist es eigentlich so ein Opening-Spruch. Ihr habt die Fragen. So die Abnehmen-Ding. Ne? Also das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Ihr könnt jederzeit uns eure Fragen schicken, gerne auch die Dinge, die nichts mit Sex zu tun haben. Ihr habt gesehen, wir beantworten auch gerne Inder-Fragen oder sonstiges. Was gab's noch? Eigentlich indische Familie und andere schlimme Gerüche, ne? Also genau. Kacken, Amateurpornos, Inzest. Ja. Das ist wieder ein schönes Potpourri, würde ich sagen. Ja. Mir hat Spaß gemacht. Ihr könnt uns jederzeit unterstützen auf Patreon. Das freut uns dann immer ganz besonders, weil dann können wir diese Arbeit auch weiterhin machen. Wenn ihr keine Kohle habt, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei iTunes. Und ich führe ein, nächste Folge. Wir lesen immer die letzten drei Bewertungen auf iTunes. Vor. Also könnt ihr da Rezensionen super schreiben und wir lesen die vor. Vielleicht auch die letzten zwei, das kann man nochmal ändern. Aber genau. Da freuen wir uns auch darüber. Und jetzt möchten wir einmal vorlesen, wer uns denn hier bei Patreon genau unterstützt. Wir werden die 5-Dollar-Leute schnell hier runterraddern, vorlesen und die 10-Dollar-Leute auch und die kriegen dann von uns auch nochmal ein Grußvideo. Also vielen Dank an Bumba Fritz. Hallo Sarah Lüg, wie geht es dir? Danke Hirsch heißt Andi, Hirsch heißt Lars, Lel. Die Mail habe ich nochmal gesehen. Ja, danke Corbinian Lohr. Ey, Black Shade, was geht ab? Next Gen Pam, danke dir für den Support. Das enorme Lineal, heißer Scheiß. Micha Hu, danke für dein Geld. Alexander Hoffmann, danke. Daniel Elster, mein Freund, was geht bei dir? Air Canada, gute Sache. Tante Bord, klingt nach Inzestfilm, danke für deine Hilfe. Fabian Spam. Binato. Sascha Hornung, die Stereo-Wurst. Robinson Huso. Yannick Meyer, was geht? Buenaventura, Sülzfleisch. Alex Thumann, danke für deine Loyalität. André K., was geht ab? Eddie Wein raus, ist wieder fein raus. Dankeschön. Trombonesse ist am Start. Jonas Winkler, danke, dass du am Start bist. Patrick Hennig, was geht ab? Yannick Heck, mein Kumpel und bester Freund. Roter Tod, du bist ein cooler Typ. Jörn Zerhusen, bleib am Ball, es läuft gut bei dir. Explorer 7, du bist toll. Lukas Rauscher, du hast eine richtig gute Woche hinter dir, ich hoffe, es bleibt so. Eduard K., du bist auch ein ganz geiler Stecher. So, dann, übrigens, wir haben uns dazu entschieden, also nicht mehr auf die einzelnen Folgen zu gucken, wer da unterstützt, weil da gab es dann immer Beschwerden, ich wurde nicht vorgelesen, sondern ich lese jetzt die potenziellen Unterstützer vor. Nicht alle werden vielleicht diese Folge unterstützen, aber die sind potenziell diesen Monat zumindest als Spender bei uns registriert. Die 10-Dollar-Leute, Jan Settergren, was geht ab? Danke. Simon Müller, mein Freund. Fabibi, danke. Paddes, danke für den Support. Hans Gock, voll geil. Stefan Fritsch, bleib bei uns, mein Junge. Jim Pansee, du bist mein Schatz. Stefan K. aus B, schön sein, ja? Evelyn Schütz, du bist unser Schütz. Und Gerebor, danke für deinen anhaltenden Gerebor Support. Und jetzt hier ganz neu reingekommen. Fang Elzner, $25. Ey, krasse Scheiße, danke. Super, also das können wir auf jeden Fall sagen, dass wir uns da wahnsinnig drüber freuen, ja, uns über eure Unterstützung. Ihr macht dieses Projekt möglich, da freuen wir uns drüber. Und nur so erreicht ihr es, dass wir auch in, wann? 10 bis 14 Tagen wahrscheinlich. Genau. Wieder das hier ist zusammen. Die Standardlänge. Schönen Tag noch. Ciao. Gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig gig g